Zweitens, sich abschließen wollen. Man kann Asthma experimentell bei jedem Menschen erzeugen, indem man ihn Reizgase wie zum Beispiel Ammoniak einatmen lässt. Ab einer gewissen Konzentration kommt es bei jedem Menschen zu einer reflektorischen Schutzreaktion durch die Koordination von Zwerchfellruhigstellung, Bronchokonstriktion und Schleimsekretion. Man nennt das den Kretschmer-Reflex. Dieses reflektorische Geschehen ist ein Zumachen und Abschließen, um etwas von draußen Kommendes nicht hereinzulassen. Bei Ammoniak ein sinnvoller, lebenserhaltender Reflex, der jedoch beim Asthmatiker auf einem wesentlich niedrigeren Schwellenniveau geschieht. Er erlebt die harmlosesten Stoffe der Umwelt bereits als lebensbedrohlich und verschließt sich sofort ihnen gegenüber. Wir haben im letzten Kapitel ausführlich über die Bedeutung der Allergie gesprochen, sodass es hier genügt, uns das ganze Thema Abwehr und Angst in Erinnerung zu rufen. Asthma ist ja meist mit einer Allergie eng verknüpft. Im Griechischen heißt Asthma Engbrüstigkeit. Im Lateinischen heißt eng Angustus, womit wiederum unser deutsches Wort Angst verwandt ist. Weiterhin finden wir das lateinische Angustus wieder bei der Angina, Mandelentzündung, und der Angina pectoris, schmerzhafter Herzanfall bei Verengung der Herzkranzgefäße. Für uns ist es lohnend zu merken, dass Angst und Enge untrennbar miteinander verbunden sind. So hat die asthmatische Enge ebenfalls viel mit Angst zu tun, mit der Angst vor dem Hereinlassen bestimmter Lebensbereiche, die wir schon bei den Allergenen aufgezeigt haben. Das Abschließen wollen geht beim Asthmatiker immer weiter, bis es letztlich seinen Höhepunkt im Tod findet. Der Tod ist die letzte Möglichkeit zuzumachen, sich abzuschließen, abzukapseln vom Lebendigen. In diesem Zusammenhang mag folgende Beobachtung interessant sein. Man kann einen Asthmatiker sehr böse machen mit dem Hinweis, dass sein Asthma niemals lebensgefährlich ist und dass er daran niemals sterben kann. Er legt nämlich sehr großen Wert auf die Lebensgefährlichkeit seiner Krankheit.